Michael Lüders, Sie waren jahrelang Nahost-Korrespondent, kennen also die Länder, über die wir heute sprechen, aus dem eigenen Erleben heraus. Das wird in unserem Gespräch uns sehr hilfreich sein bei dem Versuch, die jetzigen Veränderungen nicht nur aus theoretischer Distanz zu diskutieren und zu bewerten. Also schlage ich vor, dass wir auch bei der Praxis beginnen, bei der Alltagswelt. Wann haben Sie im sozialen Alltag der Menschen in der arabischen Welt einen grundlegenden Wandel oder doch zumindest Anzeichen für einen solchen Wandel bemerkt? Anzeichen, die den Charakter eines fundamentalen Aufbegehrens, einer Rebellion, eines möglichen Umsturzes hatten? Also zunächst einmal muss man vorwegschicken, dass alle Beobachter und auch wahrscheinlich die Araber selbst sehr überrascht waren, als vor etwas über einem Jahr die arabische Revolution dann zunächst in Tunesien ihren Anfang nahm und dann über Ägypten, Libyen und andere Staaten sich weiterentwickelt hat und jetzt zurzeit ihren blutigen Höhepunkt in Syrien findet. Das war eine Überraschung vom Zeitpunkt her. Aber die Unzufriedenheit in der arabischen Welt, die ist eigentlich schon seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, spürbar gewesen. Wenn man sich in Kairo, in Damaskus oder anderswo in den Städten aufhielt, in den Kaffeehäusern versuchte, die Stimmung der Menschen zu erfassen, mit ihnen redete, wenn sie auf Vertrauen fassten zu mir, dem westlichen Ausländer, und ein bisschen über ihre Gefühle berichteten und ihre Erwartungshaltung, dann war ganz klar, auf Dauer konnte das so nicht weitergehen. Denn die Unzufriedenheit war aus mehreren Gründen sehr, sehr groß. Zunächst einmal gab es für die meisten Menschen keine wirtschaftliche Perspektive. Man muss sich vor Augen führen, dass selbst ein Hochschullehrer in Ägypten beispielsweise nicht genug verdient, um seine Familie zu ernähren. Die meisten Menschen haben zwei, manchmal drei Jobs, um ihre Familie über die Runden zu bringen. Und sie sind immer vom sozialen Absturz bedroht. Und je jünger die Menschen waren, umso weniger Perspektiven hatten sie. In diesen Ländern ist es ja eine ganz erstaunliche Beobachtung, dass die soziale Pyramide ganz anders ist als bei uns. Die Hälfte der Araber ist jünger als 20 Jahre und diese Menschen wollen natürlich etwas machen aus ihrem Leben, haben aber keine Perspektive gehabt. Der gesamte gesellschaftliche Aufstieg war blockiert von einer korrupten Elite, bestehend aus alten Männern und ihren Seilschaften, die seit Jahrzehnten das Leben der Menschen bis in den Alltag hinein vorgeschrieben haben. Es war schwierig durchzuatmen, einen neuen Gedanken zu fassen. Es war sehr sklerotisch und das hat man in allen Bereichen der Gesellschaft gespürt. Würden Sie so weit gehen, wie zum Beispiel Volker Perthes in seinem Buch Der Aufstand, der sagt, die arabische Revolte war ein Aufstand der Jugend und nirgendwo auch nur ansatzweise eine islamische Revolution, oder führt eine solche Entgegensetzung nicht weiter? Es ist ein Phänomen, dass diese arabische Revolution im Grunde genommen ausgekommen ist ohne Religion, ohne Islam, nirgendwo auf den Plätzen von Kairo über Tunis bis in den Jemen oder nach Syrien hinein hat es islamistische Parolen gegeben. Nirgendwo ertönte der Ruf Allahu Akbar, Gott ist am größten. Nirgendwo wurden amerikanische oder israelische Fahnen verbrannt. Es war also eine völlig neue Dynamik, die es in dieser Form gar nicht gegeben hatte in der Vergangenheit. Aber nun, nachdem die ersten Wahlen stattgefunden haben, sind in Tunesien, in Ägypten und so viel Prognose sei gewagt, vermutlich auch in Libyen, wenn dort gewählt werden wird, die islamischen Kräfte die großen Gewinner. Allen voran die Muslimbrüder in Ägypten, die mit einer Zweidrittelmehrheit gewählt worden sind in die Parlamente. Das ist erstaunlich. Aber es bedeutet eben nicht, wie viele glauben im Westen, dass nun eine Islamisierung einsetzt in der Gesellschaft, ähnlich vergleichbar der iranischen Revolution 1979, als die iranische Republik islamisch wurde. Es handelt sich vielmehr um eine, wenn ich so sagen darf, Orientierungssuche von Menschen, die mehrheitlich ungebildet sind, analphabetisch sind, Angst haben vor der Zukunft und auch nicht wissen, wie sie ihre Familien ernähren können. Und die wählen denn das, was sie kennt, nämlich eine Partei, die sich islamisch nennt, die ihren Werten entspricht und die natürlich auch soziale Dienstleistungen erbringt, was sehr wichtig ist in einem Land wie Ägypten, wo die Hälfte der etwa 85 Millionen Einwohner unterhalb der Armutsgrenze lebt und der Staat keinerlei Sozialfürsorge betreibt. Da ist es lebensnotwendig, eine Organisation zu haben wie die Muslimbrüder, die Geld verteilen, und das tun auch die Salafisten, die nun wirklich eine sehr unappetitliche Mischpoke sind, eine ultrafundamentalistische Gruppierung, die vor allem aus Saudi-Arabien finanziert wird. 4 Milliarden Dollar soll sie bekommen haben in den letzten Monaten. Das Ziel ist, in Ägypten diese Salafisten stark zu machen, um den gesellschaftlichen Aufbruch mit saudischer Hilfe wieder zu ersticken. Denn die Saudis sind die Letzten, die ein Interesse daran hätten, dass dieser gesellschaftliche Aufbruch Erfolg haben könnte und dann womöglich auf das erzreaktionäre Saudi-Arabien eines Tages übergreift. Was hat sich in Ihrem eigenen Verständnis innerhalb dieser kurzen Zeit, dieser wenigen Monate seit Beendigung Ihres Buches und der heutigen Situation verändert? Zunächst einmal die Wahrnehmung insoweit, als wir nun auf einer breiten gesellschaftlichen und auch politischen Ebene beobachten können, dass in Deutschland und anderswo die Verantwortlichen, aber auch eine breitere Öffentlichkeit zur Kenntnis nimmt, dass die Gleichung Islam und Moderne seien nicht kompatibel, Islam und Demokratie gingen nicht zusammen, dass diese Gleichung keinen Bestand haben kann. Es ist ja auch in der Tat unsinnig, von der Religionszugehörigkeit eines Menschen zu schließen auf seine Demokratiefähigkeit oder Unfähigkeit. Wir haben aber in unserer überwiegend negativen Stereotypisierung des Islam, die viele Ursachen hat, die zurückreichen bis in die Zeit der Kreuzzüge und in der unmittelbaren Gegenwart natürlich vor allem geprägt wurden durch den 11. September 2001. In dieser unserer mehrheitlichen Wahrnehmung war der Islam eine Religion und auch eine gesellschaftliche Organisationsform, so schien es vielen, die es zu dämonisieren galt. Der Islam galt als inhärent gewalttätig und eben fortschrittsfeindlich, frauenfeindlich und dergleichen Dinge mehr. Diese unsere Wahrnehmung ist dabei, differenzierter zu werden. Ich glaube, wer heute öffentlich behaupten wollte, Islam und Demokratie gingen nicht zusammen, der würde im Grunde genommen aufgrund der Last der Empirie nicht mehr ernst genommen werden, weil es ja nun offenkundig ist, dass es so einfach nicht ist. Nochmal zurück auf einen Punkt, den Sie zu Beginn erwähnt haben. Diese Veränderungen, die unterschwellig herbeigesehnt wurden von einem Großteil der Bevölkerung, die in der Luft lagen, diese Sehnsucht nach Veränderung und gleichwohl nicht vorausgesehen werden konnte oder wurde von den allermeisten jedenfalls, auch von den Arabern in ihrer Mehrheit nicht. Es ist so mit allen Revolutionen, dass man natürlich nicht erklären kann, warum brechen sie zu einem bestimmten Zeitpunkt aus und nicht ein Jahr zuvor oder 5 Jahre später? Warum ist die Berliner Mauer nun gerade 1989 gefallen und nicht 2 Jahre zuvor oder 3 Jahre später? Ich glaube, es müssen mehrere Faktoren zusammenkommen. Eine historische Umbruchssituation muss sich manifestieren. Es muss der richtige Zeitpunkt sein, auf das eine Bewegung Wurzeln fasst in breiten Teilen der Bevölkerung und dann ein Sturm entfacht, der die gesamte Gesellschaft mitreißt und dann Regime auch ins Wanken bringt. Das Problem ist nur, dass der Sturz eines Diktators wie Mubarak oder Ben Ali in Tunesien, Gaddafi in Libyen und anderen Gewaltherrschern in der Region, deren Sturz ist das eine, aber nachdem der Sturz erfolgt ist, bricht ja nicht dann automatisch die Demokratie und die Freiheit aus, sondern es gibt natürlich im Hintergrund restaurative Kräfte, die nach wie vor versuchen, ihre Macht und ihren Einfluss zu behalten. Und das sind, wenn wir nach Ägypten schauen, vor allem die Kräfte, die um die Armee herum sich organisiert haben. Die Armee ist der entscheidende Machtfaktor und denkt gar nicht daran, ihre Privilegien aufzugeben, die immens sind. Würden Sie heute noch, wie Sie es in Ihrem Buch tun, von einer arabischen Revolution sprechen oder sollte man nicht doch vorsichtiger von einer Rebellion sprechen oder auch von einem in den einzelnen Ländern sehr unterschiedlich verlaufenden Epochewandel, auch um zu vermeiden, dass wir die Veränderungen in der arabischen Welt immer gleichsetzen mit unserem europäischen Verständnis von Revolutionen? Ich würde schon die Ereignisse, die wir beobachten in der arabischen Welt, als eine Revolution bezeichnen. Man kann auch den Plural verwenden, Revolution nennen. Die Araber in ihrer Mehrheit verstehen ihren Umbruch als eine Revolution. Und sicherlich muss man von Land zu Land differenzieren, was nun im Einzelnen geschehen ist. Man muss auch wahrscheinlich nicht über Begriffe streiten. Man kann auch sagen arabischer Frühling. Man kann auch sagen arabischer Umbruch. Es ist eigentlich egal, wie wir dieses Kind nennen. Entscheidend ist, dass wir verstehen, dass hier ein epochaler Umbruch stattfindet, eine historische Zäsur, die in einem Satz gesagt den Umbruch markiert von einer überwiegend ländlich feudal organisierten Gesellschaftsform hin zu einer industriellen Moderne. Dieser Umbruch ist seit vielen Jahren und Jahrzehnten im Gange, aber die Mentalitäten sind nicht immer mitgekommen. Wer zum Beispiel einmal in Dubai war, der wird gesehen haben, dass dieses kleine Städtchen, muss man ja sagen, in der Wüste gelegen, mittlerweile eine Skyline hat, die Houston oder jede andere amerikanische Großstadt in den Schatten stellt. Aber die Mentalitäten sind ungeachtet der äußerlichen Moderne immer noch sehr traditionalistisch geprägt. Und diese Widersprüche müssen verarbeitet werden, auch in den Gesellschaften selbst. Es war nicht länger möglich, dass diese alten Herrschaften wie Mubarak, Gaddafi oder Ben Ali einem Lebensideal folgten, einem gesellschaftlichen Ideal, das darin bestand, ihren persönlichen Familien, ihren Seilschaften, ihren Clan, ihren eng bemessenen Gruppen bis hin zu Stammeseinheiten alle Macht zu geben und den Rest der Bevölkerung von der Verteilung an den Ressourcen auszuschließen. Das konnte einfach nicht mehr funktionieren. Dieses System musste implodieren, aus wirtschaftlichen Gründen allein, ähnlich wie auch die DDR sich wirtschaftlich überlebt hätte und es schwer vorstellbar erscheint, dass die DDR hätte überleben können. Herr Lüders, wie viel Anteil hat der Westen mit seiner Politik, mit seinen Taten und Gesten an dieser so lange verzögerten und auch so blutigen Rebellion? Einen ganz wesentlichen. Der Westen hat über Jahre und Jahrzehnte hinweg den Fehler begangen, aus purem Eigennutz Diktatoren zu unterstützen, weil sie glaubten, diese Diktaturen würden Stabilität garantieren, islamistische Gewalt von Europa fernhalten und vor allem auch Flüchtlinge aus diesen Ländern von den europäischen Küsten fernhalten. Der Deal war, ihr könnt eure eigene Bevölkerung unterdrücken, solange ihr im Gegenzug eine Politik betreibt, die uns geostrategisch nicht in die Quere kommt und solange wir mit einer Versorgung rechnen können, mit Erdöl und anderen Bodenschätzen. Es war also eine sehr pragmatische, um nicht zu sagen zynische Politik und sie erlag dem Trugschluss, dass diese Diktatoren Sicherheit würden garantieren können. Das war aber nur an der Oberfläche der Fall. In Wirklichkeit waren diese Regime schon lange marode. Das hätte man noch erkennen können. Man wollte es aber nicht sehen. Man hat im Gegenteil versucht, mit ihnen wirtschaftliche Deals zu machen, bis hin zu dem Verkauf von ganzen Atomkraftwerken an Ägypten und an andere Länder, wofür die gesellschaftlichen Gegebenheiten eigentlich gar nicht da sind. Ein weiterer wesentlicher Grund für die unkritische Politik westlicher Regierungen gegenüber den arabischen Regimen ist natürlich auch der Israel-Faktor. Jimmy Carter, der vormalige US-Präsident, hat kürzlich in einem Interview mit der New York Times gesagt, wir haben wesentlichen Anteil an dem langen Überleben der arabischen Diktatoren, weil wir viel zu lange zu große Rücksicht genommen haben auf die vermeintlichen Sicherheitsbedürfnisse Israels und dort in Israel hatte man eben ein Interesse an einem verlässlichen Partner wie Mubarak, der genau das getan hat, was die Amerikaner ihm gesagt haben, zum Beispiel während des Krieges im Gazastreifen zum Jahreswechsel 2008-2009 hat er die Grenze zum Gazastreifen dicht gemacht. Es konnten keine Flüchtlinge nach Ägypten übersetzen und die palästinensische Bevölkerung im Gazastreifen war also 2 Wochen lang einem furchtbaren Bombardement ausgesetzt. Mubarak hat das alles mehr oder weniger akzeptiert, sehr zum Unbill der eigenen Bevölkerung. Und es wäre völlig undenkbar, dass im Falle eines erneuten israelischen Eingreifens im Gazastreifen die Ägypter ihre Grenze dicht machen würden. Auf gar keinen Fall würde das geschehen. Wie viel Hoffnung haben Sie, dass die arabischen Länder diesen Wandel in den nächsten Jahren bewältigen und den wirtschaftlichen Umschwung und Aufschwung mit Rechtsstaatlichkeit und mit Demokratie nicht nur verknüpfen in den Augenblick, sondern stabil verknüpfen? Und muss uns die heutige Situation in Tunesien nicht auch traurig und pessimistisch machen, wenn selbst viele Revolutionäre sich jetzt fragen, ob sich die Revolution eigentlich gelohnt hat und ob es vielleicht noch eine zweite, viel radikalere Rebellion geben müsse? Ja, das ist in der Tat eine sehr berechtigte Frage. Ich glaube, man muss, um diese Überlegungen zu Ende zu führen, sich vor Augen halten, dass revolutionäre Umbrüche, wie wir sie hier erleben, nicht abgeschlossen sind innerhalb von wenigen Monaten, wahrscheinlich nicht einmal innerhalb weniger Jahre. Ich gehe davon aus, dass dieser Transformationsprozess der arabischen Gesellschaften, die jetzt stattfinden, dass dieses ein Prozess ist, der uns über Jahrzehnte begleiten wird. Es ist ein Generationenprojekt und es ist keineswegs ausgeschlossen, dass es Rückschlägen kommt. Denken wir an die Umbrüche in Osteuropa, denken wir an die Diskussion, die wir heute mit Ungarn haben, ein Land, das den eisernen Vorhang als erstes mit durchlässig gemacht hat und heute haben wir dort eine Regierung, die in eine befremdliche Richtung sich entwickelt. Nach der Auflösung der Sowjetunion sind neue Staaten entstanden, Kasachstan, Usbekistan. Ja, und überall in diesen Ländern waren die Menschen hoffnungsfroh nach ihrer Unabhängigkeit. Und wir haben in all diesen Staaten üble Diktatoren an der Macht. Es ist nicht auszuschließen, dass es auch in den arabischen Staaten einen Rollback gibt, dass in dem einen oder anderen Land wieder die Sehnsucht vieler Araber nach einem starken Mann stärker ist als der Versuch, demokratisch stabile Strukturen zu schaffen. Und machen wir uns nichts vor, Demokratie kann erst dann gelingen, wenn die bürgerlichen Mittelschichten so weit ausgeprägt sind, dass sie die Mehrheit der Bevölkerung umfassen. Das ist aber nicht der Fall in keinem einzigen arabischen Land, selbst nicht in Tunesien und in Ägypten, wo diese bürgerlichen Mittelschichten noch mit am meisten ausgeprägt sind. Es gibt also nur eine schmale Basis, die wirklich den gesellschaftlichen Wandel vorantreibt, während die große Mehrheit der überwiegend analphabetischen und an der Armutsgrenze oder unterhalb davon lebenden Bevölkerung sehen muss, wie sie von einem Tag auf den anderen überlebt. Und das macht diese armen und ungebildeten Menschen natürlich anfällig für Propagandisten jedweder Couleur, die einfache Lösungen bieten, möglicherweise noch im Verbund mit religiösen Parolen. Und wenn dann noch Geld ausgehändigt wird, vielleicht ein einfacher Ägypter 100 Euro oder Dollar in die Hand gedrückt bekommt und den Auftrag erhält, zünde doch mal die koptische Kirche auf der anderen Straßenseite an, dann würde das möglicherweise tun. Und schon haben wir einen Rückschritt und schon läuft ein Land wie Ägypten oder jedes andere Land in der Region Gefahr, dass man zurückfällt in eine ethnisch-religiös verbrämte Gewalt, die diesen Demokratieprozess aufhält. Und wir wollen auch nicht vergessen, dass es natürlich starke Gegenkräfte gibt, die überhaupt nichts zu tun haben wollen mit diesem Aufbruch. Das sind einmal interne Akteure, in Ägypten, wie gesagt, allen voran die Armee. Und es sind äußere Akteure, allen voran Saudi-Arabien, das einflussreichste Land in der arabischen Welt aufgrund der enormen Erdölvorkommen, das nicht nur in Ägypten, sondern in allen Teilen der islamischen Welt bis hin zu den Taliban in Afghanistan immer wieder Milliardenbeträge investiert, um die falschen Leute nach vorne zu bringen. Herr Lüdes, haben Sie selbst in den letzten Monaten Reisen gemacht und Ihre eigenen Erfahrungen noch einmal überprüft? Ja, in der Tat. Und es ist so, dass der politische Aufbruch nach wie vor in den Köpfen und Herzen der Menschen sehr stark ausgeprägt ist. Ob das nun in Kairo ist, in Beirut, im Libanon, das ist ja gar keine arabische Revolution, keine Umwälzung gegeben, aber es gibt diesen neuen Esprit, den es bisher nicht gegeben hat. Aus Untertanen sind Bürger geworden, die Forderungen stellen an die Regierungen. Und das ist ein sehr bemerkenswertes Phänomen. Und auch heute noch, wenn man in Kairo ins Café geht oder in Marokko, in Tunesien oder anderswo, die Menschen reden über Politik. Aber ihr Optimismus ist gedämpfter geworden. Sie sehen die Probleme, vor denen sie stehen. Sie sehen die immensen Herausforderungen in wirtschaftlicher und in politischer Hinsicht. Und gerade in Kairo sind die Menschen sehr erzürnt, vor allem die gebildeten Menschen in der Hauptstadt Kairo, sehr erzürnt über die Betonkopfmentalität der Militärs, die eben nicht daran denken, die Dinge in die richtige Richtung zu bewegen, sondern sie sind gerade dabei, zu mauscheln, Deals zu machen mit den Muslimbrüdern. Aber der Egoismus einer kleinen Schicht von wenigen 10.000 ist größer als das nationale Interesse. Ägypten hat eine in jeder Beziehung verrottete Infrastruktur in allen Bereichen, ob wir reden von den Straßen, dem Schienenwesen, der Wasserversorgung. Wer in Kairo war, weiß von den ewigen Staus zu berichten. Diese Stadt ist überhaupt gar nicht geeignet, 20 Millionen Menschen zu versorgen. Aber die Politik sieht über diese Probleme hinweg. Und die große Sorge, die ich habe, und viele Ägypter haben sie auch, das ergibt sich immer wieder aus den Gesprächen, dass es eben faule Kompromisse gibt zwischen den Muslimbrüdern, die ja schon 1928 gegründet wurden und nun quasi nach 80 Jahren ihr Ziel erreichen, nach drei Generationen an die Macht zu kommen und um dieses Zieles willen alles verraten, was sie vielleicht an Idealen mal gehabt hatten und was notwendig wäre, um Ägypten weiter nach vorne zu bringen. Meine Frage, gibt es in dieser Veränderung der arabischen Welt, aber auch denkbare Entwicklungen, die den heutigen Stand auf der einen Seite stärker gefährden, als wir es jetzt vorhersehen können, vielleicht aber auf der anderen Seite auch auf eine andere Weise stabilisieren können. Also zunächst einmal ist die Entwicklung in der arabischen Welt selbst völlig offen. In welche Richtung sich das alles entwickelt, ob es in Libyen gelingt, Strukturen aufzubauen, die die alten Stammes- und Clan-Interessen überwinden, helfen, ob das Armutsland Jemen zurückfindet zu einer Politik, die den Staatszerfall aufhalten könnte, ob am Ende in Ägypten und Tunesien sich die Demokratie durchsetzt und in anderen Ländern, wo es eine aufbegehrende Bevölkerung bislang nicht gegeben hat, etwa Marokko oder Jordanien, ebenfalls Impulse in die richtige Richtung gehen. Das alles ist völlig offen. Ich gehe grundsätzlich davon aus, dass diese historische Transformation sich fortsetzen wird. Es ist nicht vorstellbar, dass die Ägypten aller Manipulation von oben zum Trotz noch einmal diese Unterwürfigkeit zeigen werden, die sie mangels Alternativen gegenüber Mubarak im Verlauf mehrerer Jahrzehnte entwickelt hatten. Die Mentalitäten haben sich verwandelt, aber der Fortschritt ist bekanntlich eine Schnecke und es hängt nicht von den Arabern alleine ab, wie sich ihre Zukunft entwickelt, sondern es hängt viel auch von der geopolitischen Entwicklung in der Region des Nahen und Mittleren Ostens insgesamt ab, wie sich die Dinge entwickeln. Sollte es beispielsweise, Gott behüte, zu einem amerikanischen und oder israelischen Angriff auf den Iran kommen, würde dies ein tektonisches Beben in der gesamten Region auslösen, die vermutlich dann diese Schockwellen, die arabische Entwicklung der vergangenen Monate in weiten Teilen ungeschehen machen würden. Alle Regime, die jetzt noch an der Macht sind, die ganzen restaurativen Kräfte, würden dann eine solche militärische Auseinandersetzung als Vorwand nehmen, jede Form der Demokratisierung zurückzuschrauben, nach dem Motto, wir müssen jetzt unser nationales Überleben organisieren, denn ein solcher Krieg würde die gesamte Region erschüttern mit unabsehbaren Folgen. Und das wäre eine große Tragödie, auch mit Blick auf die Spannungen zwischen Sunniten und Schiiten in der arabischen Welt und die Ethnisierung von Konflikten, wie wir sie in Syrien beobachten können, würde sich dann wie ein Flächenbrand, ja, im schlimmsten Falle von Indien bis Marokko beobachten lassen. Sehen Sie, dass die Arabische Liga nach den ersten Versuchen einer Einmischung in Syrien hier eine konstruktive Rolle spielen kann? Oder wäre es zu euphorisch gedacht, dass sich die Arabische Liga tatsächlich neu konstituiert, vielleicht sogar neu erfindet? Das wäre wünschenswert, dass sich die Arabische Liga neu erfindet. Die Arabische Liga wurde 1945 gegründet als ein überstaatlicher Interessensbund mit dem Ziel, die Unabhängigkeit der arabischen Staaten von den europäischen Kolonialmächten voranzutreiben. Die Arabische Liga ist aber sehr schnell ein zahnloser Tiger geworden, weil die jeweiligen Potentaten natürlich nicht wirklich interessiert daran waren, ihre Länder zu entwickeln und zu demokratisieren. Heute ist die Arabische Liga gespalten. Es gibt dort restaurative Kräfte, allen voran Saudi-Arabien, und es gibt andere, die wirklich den Wandel zu unterstützen versuchen, allen voran das kleine Golf-Emirat Katar. Was wir in Syrien beobachten, wenn wir mal ins Detail schauen, ist wirklich eine sehr besorgniserregende Entwicklung. Syrien ist, wenn man so will, ein Vielvölkerstaat oder man müsste besser sagen ein Vielethnienstaat. Mhm. Es gibt sehr viele unterschiedliche Gruppierungen, auch religiöser Natur, die durchaus in gemischten Gebieten leben. Wir entleben jetzt eine Entflechtung dieser Wohngebiete. Konkretes Beispiel der Hauran. Das ist ein Gebiet südöstlich von Damaskus im Grenzgebiet zu Jordanien. Dort in der Stadt Dera hat ja auch der Aufstand in Syrien vor gut einem Jahr seinen Anfang genommen. Das ist eine rein sunnitische Gegend. Die Sunniten sind die Mehrheitsbevölkerung in Syrien. Und weiter nordöstlich, keine 20 Minuten mit dem Auto entfernt, leben vor allem Drusen, leben aber auch Armenier und andere religiöse und ethnische Minderheiten, die jetzt in einem Zwiespalt sich befinden. Religiöse Minderheiten opponieren niemals gegen die Machthaber, das wäre potenziell selbstmörderisch. Sie halten sich also heraus aus diesen Konflikten, genauso wie die Christen. Die Sunniten sagen aber, wer schweigt, der tötet. Und jetzt haben die Drusen die große Angst im Süden des Landes, dass es am Tag X zur Racheaktion der Sunniten gegen die Drusen oder gegen die Armenier kommen könnte oder gar gegen die Alawiten, die eine kleine Sekte sind, gerade mal 15% der Bevölkerung stellen. Aber sie sind die eigentlichen Machthaber in Syrien. Herr Lüders, wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, was die arabische Rebellion eigentlich in unserem westlichen Verständnis von Fortschritt, Demokratisierungsprozessen und Zivilisation verändern kann. Und lassen wir uns überhaupt in unserem Selbstverständnis als hochentwickelte zivilisatorische Gesellschaften beeinflussen und von Gesellschaften, die wir als weit weniger entwickelt ansehen, ohne wirklich ein Bewusstsein zu haben von der großen Geschichte der arabischen Welt? Ich glaube, dass wir, wenn wir einen vogelperspektivischen Blick auf die Entwicklung in der Welt insgesamt werfen, dann stellen wir fest, dass alte Sicherheiten nicht mehr bestehen. Wir leben in einer Zeit zunehmender Verunsicherung in wirtschaftlicher wie politischer Hinsicht und wir leben in einer Zeit, die dabei ist, sich neu zu finden, sich neu zu orientieren, ohne dass die Umrisse einer neuen gesellschaftlichen oder politischen Ordnung bereits sichtbar wären. Wird der Euro überleben? Wird er es nicht? Werden die Chinesen die USA als Weltmacht ablösen oder entsteht ein Vakuum, das andere Akteure zwischenzeitlich füllen werden? Ich denke, diese Phase der Instabilität führt bei vielen Menschen weltweit zu einem Gefühl der Verunsicherung. Gleichzeitig erkennen Menschen nicht nur in der arabischen Welt, sondern auch in Russland, in den USA und wo auch immer wir hinschauen, dass diejenigen an der Macht, die Machthaber in der Politik und der Wirtschaft, eben nicht die Interessen der Mehrheit wiedergeben, sondern nur begrenzt kleine Teile der Gesellschaft mit ihrer Politik und mit ihren Maßnahmen befriedigen. Und dagegen formiert sich Widerstand, der natürlich nicht in einen Topf zu werfen ist. Aber wenn man die große Unzufriedenheit, die sich manifestiert in Russland über die Wahlmanipulation von Putin sich vor Augen hält oder die Bewegung Occupy sich vor Augen hält in den USA und in europäischen Städten, dann muss man sagen, hier ist ein neuer Demonstrationstypus entstanden, der durchaus inspiriert ist von dieser arabischen Revolution. Ich finde es bemerkenswert, dass beispielsweise das öffentliche Zurschaustellen eines Schuhs oder von Schuhen als Form des politischen Protestes mittlerweile auch in Deutschland angekommen ist. Das ist sehr ungewöhnlich, dass wir etwas übernehmen, das aus der arabischen Welt kommt, wo wir doch eigentlich eher gewohnt waren, in der Vergangenheit Araber als Kameltreiber zu sehen oder als rückständige Menschen, die einer mittelalterlichen Religion anhängen. Dieses Bild bröckelt und hier befruchtet man sich gegenseitig. Wie gesagt, die ganzen Entwicklungen, die wir haben in Europa und sonst in der Welt, sind nicht vergleichbar mit dem, was in der arabischen Welt passiert, aber wir nehmen uns anders wahr. Wir werden immer mehr zu einer Art Internationale, in dem Sinne, dass mehr und mehr Menschen ihrer Verunsicherung über den weiteren gesellschaftlichen und den eigenen Lebensweg Rechnung tragen, indem sie Orientierung suchen an Menschen, die in die Öffentlichkeit geströmt sind. Und dafür steht sinnbildlich der Tahrirplatz, der Platz der Befreiung, wo am 25. Januar des vorigen Jahres die Revolution ihren ersten großen Höhepunkt erlebt hat in Form von Massenprotesten mit Hunderttausenden Teilnehmern. Würden Sie bitte, Herr Löders, abschließend noch die Art der Partnerschaft skizzieren, die die Europäische Union den arabischen Demokratien anbieten könnte? Ja, ich denke, wenn wir uns das türkische Erfolgsmodell ansehen, erfolgreich ist die Türkei mit Blick auf die Wirtschaft und mit Blick auch auf die Politik. Es ist die einzig funktionierende Demokratie in der islamischen Welt. Und einer der Gründe für den wirtschaftlichen Erfolg der Türkei ist nicht zuletzt die enge Verzahnung, die Türkei hatte mit Europa in Form auch der Gastarbeiter, die in den 60er Jahren anfingen, nach Deutschland zu strömen. Und daraus hat sich also sozusagen eine völlig neue Entwicklung herausgebildet. Und die enge Verzahnung der türkischen und der deutschen Wirtschaft hat viel positive Ergebnisse gezeitigt für Deutsche und für Türken. Diese enge Verzahnung in wirtschaftlicher und politischer Hinsicht brauchen wir auch mit der arabischen Welt. Vor allem müssen wir anfangen, die arabischen Staaten nicht einfach nur als eine geostrategische Verfügungsmasse zu sehen, die man nach Belieben manipulieren oder kaufen kann. Man muss gucken, hineinhören in die Gesellschaften, was brauchen die Menschen dort und wie können wir ihnen auf eine konstruktive Art und Weise helfen. Und das betrifft vor allem Investitionen in Bildung, in den Aufbau eines Rechtsstaates, in die Verbesserung der wirtschaftlichen Beziehungen, in der Schaffung von Freihandelszonen mit Nordafrika beispielsweise. Und warum nicht auch gut qualifizierten Arabern vorübergehend die Erlaubnis geben, hier in Europa zu arbeiten. Mit dem Geld, was sie hier verdienen, können sie zu Hause wieder Investitionen betreiben. Also hier muss es eine engere Verzahnung geben der Wirtschaft. Das alles geschieht auch schon im kleineren Bereich. Aber es ist immer wieder zu beobachten, dass in der Politik, bei den Europäern wie auch bei den Arabern, die Tendenz vorherrscht, dass alte Seilschaften, die schon seit Jahren und Jahrzehnten bestehen, sich doch wieder finden und ihre Deals machen über die Köpfe der Bevölkerung hinweg.